Kapitel 5. Bringen Sie Ihre innere Stimme zum Ausdruck. Vision, Disziplin, Leidenschaft und Gewissen. Am stärksten ist, wer Herr über sich selbst ist, sagte Lucius Annaeus Seneca. Wenn man sich mit dem Leben jener Menschen beschäftigt, die Großes erreicht haben, die den stärksten Einfluss auf andere hatten, bedeutsame Beiträge leisteten oder einfach nur Dinge in Gang brachten, findet man bei allen das gleiche Muster. Durch ihre beharrlichen Anstrengungen und ihren inneren Kampf erweiterten sie ihre 4 angeborenen menschlichen Intelligenzen oder Fähigkeiten enorm. Die höchsten Manifestationen dieser 4 Intelligenzen sind Vision, mentale Intelligenz, Disziplin, physische Intelligenz, Leidenschaft, emotionale Intelligenz, Gewissen, spirituelle Intelligenz. Mit diesen Manifestationen können wir am wirkungsvollsten unsere innere Stimme zum Ausdruck bringen. Eine Vision zu haben bedeutet, mit dem mentalen Auge zu sehen, was bei Menschen, Projekten, Vorhaben und Unternehmen möglich ist. Sie entsteht, wenn unser Verstand Bedürfnisse mit Chancen verbindet. William Blake sagte einmal, was jetzt bewiesen ist, war einst nur eine Vorstellung. Wer keine Vision hat, wer die Entwicklung der mentalen Intelligenz mit ihrer Schöpfungskraft vernachlässigt, verfällt fast immer in eine Opfermentalität. Wer über andere herrschen will, muss zunächst Herr über sich selbst sein, sagte Philipp Massinger. Disziplin heißt, den Preis dafür zu zahlen, seine Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Hier geht es darum, sich mit den harten, pragmatischen, brutalen Fakten der Realität zu befassen und das zu tun, was nötig ist, damit die Dinge geschehen. Disziplin entsteht, wenn die Vision mit einer inneren Verpflichtung verbunden wird. Das Gegenteil von Disziplin und der Bereitschaft, Opfer zu bringen, ist das Streben nach Genuss. Das, was im Leben am wichtigsten ist, dem Vergnügen oder dem Kick des Augenblicks zu opfern. Leidenschaft ist das innere Feuer, das Wollen, die Kraft der Überzeugung und der Drang, die Disziplin aufzubringen, die für die Verwirklichung der Vision erforderlich ist. Leidenschaft entsteht, wenn sich ein Bedürfnis mit einem einzigartigen Talent überschneidet. Fehlt die Leidenschaft, die daraus erwächst, dass man seine innere Stimme findet und benutzt, um großen Zwecken zu dienen, wird die Leere durch Unsicherheit und das bedeutungslose Geplapper tausender Stimmen gefüllt, die den sozialen Spiegel reflektieren. In Beziehungen wie auch in Organisationen und Unternehmen schließt Leidenschaft Mitgefühl ein. Das Gewissen ist das innere moralische Empfinden für Recht und Unrecht, der Drang zu Sinnhaftigkeit und eigenen Beiträgen. Es ist die Kraft, die die Vision, Disziplin und Leidenschaft leitet und steht in völligem Gegensatz zu einem Leben, das vom Ego beherrscht wird. Diese 4 Wörter, Vision, Disziplin, Leidenschaft und Gewissen, umfassen zahlreiche andere Charakteristika, die zur Beschreibung jener Eigenschaften benutzt werden, die wir mit Menschen von großem Einfluss verbinden. Die besten Führer operieren in 4 Dimensionen: Vision, Realität, Ethik und Mut. Das sind die 4 Intelligenzen, die 4 Formen der Wahrnehmung, die Terminologien, ohne die man keine bedeutsamen, nachhaltigen Resultate erreichen kann. Visionäre Führer denken groß, sie denken neu, denken voraus. Vor allem aber stehen sie mit der tiefen Struktur des menschlichen Bewusstseins und kreativen Potenzials in Verbindung. Wir müssen die Kontrolle über jene Muster gewinnen, die unser Denken beherrschen. Unsere Weltanschauung, unsere Überzeugungen im Hinblick auf das, was wir verdienen und was möglich ist. Das ist der Bereich der fundamentalen Veränderung, Stärke und Energie und die wahre Bedeutung von Mut, schrieb Peter Köstenbaum, Managementphilosoph.